Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich in einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Die Bahn wurde 1895 eröffnet und pendelt seitdem zwischen Loschwitz und dem Stadtteil Weißer Hirsch. Seit 1984 steht die Anlage unter Denkmalschutz. Wir befinden uns im Burgbergtunnel, fahren dann weiter über das Gerüstviadukt in der Mitte der Strecke und schließlich durch den Prinzess-Luisa-Tunnel kurz vor der Bergstation. Auf der eingleisigen Strecke legt die Standseilbahn 547 Meter zurück und überwindet 95 Höhenmeter. Die Elbhänge, die sich zur rechten und linken Seite erstrecken, gehörten einst dem Weinbau. Als er Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam, entstanden hier die prachtvollen Villen, die Sie heute sehen. Wenn Sie nach vorn schauen, erblicken Sie schon den zweiten Wagen, der ins Tal fährt. Die Fahrzeuge sind durch ein 580 Meter langes Drahtseil miteinander verbunden. An der Ausweiche auf dem Gerüstviadukt fahren Sie aneinander vorbei. Bald erreichen wir die Bergstation auf dem Weißen Hirsch. Der Name dieses Stadtteils geht auf die Schenke zum Weißen Hirsch zurück, die der kurfürstliche Kapellmeister Christoph Bernhardi Ende des 17. Jahrhunderts auf seinem Gut eröffnete. Um das Anwesen herum wuchs in den folgenden 200 Jahren eine Ortschaft. Mit der Eröffnung seines Sanatoriums führte Dr. Heinrich Lahmann die Landgemeinde Ende des 19. Jahrhunderts zu internationalem Ruhm. Den Gasthof zum Weißen Hirsch finden Sie heute nicht mehr, dafür die Sternwarte Manfred von Ardenne, den ehemaligen Chorpark am Rande der Dresdner Heide und vor allem ruhige Straßen mit eleganten Villen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon zur Fahrt in die Talstation. Ich glaube nicht so. Ich wollte ja selbst auch schon.